right now. Can we go to the bridge one more time? Yeah, man. If we don't go to the bridge, it ain't gonna be no good. We gotta do it again. Are you ready? To make sure the people got this funk. And when we go to the funk this time, I want everybody to have it together. Are you ready? Yes, ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland am Mikrofon. Begrüßen euch Adrian Bahne und Franz Hahnemann. Alright. Die heutige Sendung wird zum Teil sehr funkig. Es laufen auch ein paar schöne Hip-Hop-Stücke natürlich. Und am Ende noch ein bisschen harter Ragga. Das am Anfang war das erste Stück der neuen CD der Gruppe Ski With. Die haben inzwischen ihr drittes Studioalbum veröffentlicht. Und das ist eben so schöne Funkmusik und das ist wirklich ein sehr fettes Album. Da könnte man noch viel mehr Stücke von spielen. Die Produzenten heißen Elliot Ireland und Alex Rizzo, sind wohl auch schon ziemlich bekannt und werden hier als die legendären Daddies der Launchcore-Szene bezeichnet. Wir spielen euch noch einen weiteren Tune von ihrem Album und zwar ist das ein Remake des Liedes Man of Constant Sorrow. Das kennen einige bestimmt aus dem Film Oh Brother, Where Art Thou? Und zwar haben sie für diesen Film zusammen mit dem Jalapeno-Label-Boss Trevor Mac dieses A Cappella produziert und haben das dann live auf ihren Konzerten mit dicken Beats unterlegt. Das war ein Riesenhit und nach einigen rechtlichen Problemen ist es nun auch auf dem Album gelandet. Thank you. Okay, Leute, es ist uns eine Ehre, euch nochmal nach einem solchen Spiel die Highlights zusammenzufassen. Blumentopf meldet sich zu Wort. Zum 8. Finale Deutschland gegen Schweden. Ein Traum war's. Ich glaub, ich knutsch ein Elch, wir haben ne super Elf. So wie die spielen, schlägt die keiner auf dem Fußballfeld. Da wurde traumhaft kombiniert, einfach mega genial. Die nahmen die Schweden auseinander wie ein Ikea-Regal. Ja, wir haben's in der Hand, so wie Thorsten Fricks. Denn der Poldi hatte wieder seinen Torinstinkt. Ja, das Fußballfieber wird zur Epidemie. Denn nur zum Tore bejubeln geht unsere Elf in die Knie. Und nur unserem Spielmacher fehlt noch das Zielwasser. Aber keine Sorge, Jungs, denn in Berlin macht das. Doch wenn Ballack nicht trifft, haben wir alles im Griff. Denn die Schweden haben die Sache mit dem Ball nicht geblickt. Doch dann der Foul vor mit Zelda, der Gefaulte schießt selber. Larsen drüber, traumhafter Elfer. Tut mir leid für die Schweden, denn sie müssen nach Haus. Aber nicht traurig sein, dafür habt ihr die hübschesten Frauen. Und im Viertelfinale gibt's die Sensation. Für Argentinien ist dann Endstation. Und kommen wir dann auch ins Finale, wo es doch gerade so schön ist? Ja klar, auf jeden Fall, alles ist möglich. Die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz ist grün und der Ball ist rund. Und packe Kopf oder reingeschlänzt. Wir wollen Tore, denn wir sind Fans. Die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz ist grün und der Ball ist rund. Und packe Kopf oder reingeschlänzt. Wir wollen Tore, denn wir sind Fans. Ja, ja, draußen plätschert der Regen. Und ihr seid hoffentlich drinnen und hört Coast to Coast hier auf Radio Ostfriesland. Wir hatten gerade einen kleinen Fehler und zwar wollten wir eigentlich das Lied Man of Constant Sorrow spielen, haben allerdings gehört Triumph Stack von der Band Skeevith zusammen mit dem legendären Hammond-Keyboard-Spieler Alan Hawkshaw, war es ja auch wert. Wir hören uns also jetzt noch das Lied von Skeevith Man of Constant Sorrow an. Und zwar hat sich das gewünscht, der Peter, weil er eben den Film kennt, Oh Brother, Where Art Thou. Er hat bei uns in der Küche gesessen, dieses Stück hier gehört mit den Beats drunter und sich gefreut. Also geht raus an Peter. Peace. place you never would see no more. But there is one promise that is given. I meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Wir können 90 Minuten lang marschieren und wenn es sein muss auch 120. Wir haben den festen Glauben, dass wir Argentinien schlagen können. Wir werden jetzt Weltmeister. Fußball ist ein so tolles Spiel. Yeah, vergesst Hitchcock, Spielberg und Stephen King. Argentinien, Deutschland ist mein Lieblingsfilm. Das ist Nervenkitzel pur gleich nach Spielbeginn. Und am Schluss dann noch das Happy End, weil wir gewinnen. Ja, Argentinien war stark, leugnen hilft nix. Mit aggressivem Pressing, die Räume waren dicht. Ja, die Deutschen waren nervös und die Bälle bei Riquelme. Ayala macht das Tor zu Beginn der zweiten Hälfte. Wir waren geschockt, haben gezittert, haben gefiebert, haben gehofft, haben geschwitzt, haben geschrien. Und dann Klose mit dem Kopf. Sie haben gebissen, haben gedrückt, sind gerannt, haben gefightet, sind gesprungen, haben gegrätscht bis zum Krampf in den Beinen. Und dann auch noch Elfmeterschießen. Oh Gott, ich kann's nicht glauben. Da drückt sogar die Nummer 2 der Nummer 1 die Daumen. Wer hat je an Jens gezweifelt? Ey, ihr seht's doch selbst. Ayala schießt den zweiten und Lehmann hält. Nur unsere Jungs haben starke Nerven, da ist jeder drin. Cambiasso schießt, Lehmann springt. Glanzparade, Halbfinale. Wer holt den Cup? Was ne Frage. Die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz ist grün und der Ball ist rund. Und packe Kopf wurde reingeschlänzt. Wir wollen Tore, denn wir sind Fans. Die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz ist grün und der Ball ist rund. Und packe Kopf wurde reingeschlänzt. Wir wollen Tore, denn wir sind Fans. Mama said that danger, danger play with fire. Cause a fire gonna make you a big, I mean a big destroyer. And barbed wire, your concrete won't burn. Oh no no, that's one little thing I just want you to learn. Yeah, cause a Babylon your system, you wait for you in a school. Babylon, your system, you'll need you as a fool. So do you wanna hear what mama said? No! Okay. Das war die Band Mañana Me Chanto. Die habe ich letztes Wochenende auf dem Fusion Festival gesehen und war positiv sehr überrascht, denn das Schöne am Fusion Festival sind immer die kleinen Dinge, von denen man vorher nichts weiß. Das Kabarett zum Beispiel in dem wunderschön dekorierten Hangar und der clevere Host im Kabarett, die alten Freunde, mit denen man nicht gerechnet hat zum Beispiel, oder eben diese Bands und DJs, von denen man vorher noch nichts wusste und die einen dann mit ihrem Konzert vom Hocker hauen. Mañana Me Chanto sind, ich glaube, auf der Bühne standen 6 Rasta-Männer, auf dem CD-Cover sind nur 4 abgebildet. Ich habe ein bisschen mit denen geplaudert. Einer kommt aus Chile, einer aus Argentinien, 2 Leute kommen aus der Schweiz und ein Deutscher ist, glaube ich, auch noch dabei. Und die haben mir gesagt, dass sie seit inzwischen 6 Jahren auf Tour sind, also konstant auf Tour, die machen nichts anderes. Auf dem Album ist auch ein Lied, wo sie singen, dass sie nicht Teil der arbeitenden Gesellschaft sein wollen. Auf jeden Fall haben sie ein sehr schönes Konzert gegeben, alle an Gitarre, Bassgitarre oder irgendeine Tröte war das wieder, wo ich wieder mal nicht weiß, wie die sich nennt. Schade. Gerade haben wir das Lied gehört, Mama Said vom Album Pero Mañana. Und das war ja ziemlich kurz und sehr schnell vorbei, darum gibt es jetzt die längere Version. Mama said that danger, danger play with fire. Cause a fire gonna make you a big, I mean a big destroyer. And barbed wire, your concrete won't burn. Oh no no, there's one little thing I just want you to learn. Yeah, cause I Babylon, your system, yeah, wait for you in a school. Babylon, your system, you need you as a fool. So do you wanna hear what mama said? So you all wanna hear what mama said. She said, yeah, if you spray your freedom at the wall, don't get caught and be a pinball of law and society. Wanna kill our variety, cause it was me, yeah, feeding ya, don't wanna see ya, to make you bleeding for something that you did right. I never told you about that free life can be a terrible fight. I never told you about that free life can be a terrible fight. Cause them love, it's not for your right. It's more a rope around your neck and to a keep ya tight. I tell you, cause them love, it's not for your right. It's more a rope around your neck and to a keep ya tight like a dog, which is the way to a bite as soon as somebody jumps. Oh, what am I right? Like a dog, which is the way to a bite as soon as somebody jumps. Oh, what am I right? Said that don't ya play with fire. She knew all about how you are burning, about your burning desire to burn them all down. She prayed, don't let him down, don't let him be drowned. Yeah, in the system's mud, yeah, in the system's mud, yeah, in the system's mud, yeah, in the system's mud. Yeah, but it's this kind of mud where you don't die completely, just gives you and deleting what they give you, what you need are like an iron bar. Between what you like to be and what you are like an iron bar. Between what you'd like to be and what you are. Mama said, don't ya play with fire. Cause a fire gonna make you a big destroyer. Yeah, and the bar, but the wire, your concrete still won't burn. Oh, no. That's one little thing I just want you to learn. Babylon, your system, your wait for you in a school. Babylon, your system, your need you as a fool. Ja Leute, was für eine WM, aber Glück und Schmerz liegen nah beieinander. Wir haben es gesehen, wir haben es erlebt, passt mal auf. Zuerst haben alle gedacht, dieser Klinsmann spinnt, als er gesagt hat, wir wollen das Turnier gewinnen. Aber nach den Spielen gegen Costa Rica und Polen sprachen schon eine Menge mehr davon, den Titel zu holen. Und nach dem 2:0 gegen unsere schwedischen Freunde sah es im ganzen Land so aus, als ob jeder ihn träumte. Den Traum, dass es 2006 wieder klappt mit dem goldenen Cup bei der Weltmeisterschaft. Bei Argentinien war es knapp, aber Lehmann hat's gerettet. Ahnte jede Ecke, hatte jeden auf dem Zettel. Oh, Fußball überall, Euphorie wie noch nie. Ja, solche Fans tragen unser Team nach Berlin. Mann, wir stehen im Halbfinale. Leute, alles ist super. Ja, jetzt packen wir auch noch die Squadra Azura. Oh. 0:0, Verlängerung. Nein! Auf geht's, Jungs, haut den Teamgeist rein. Alles war noch drin, bis knapp vor Schluss. Gelardino, Pfosten, Zambrotta, Lattenschuss. Und dann dieser Grosso, aus der Traum. Oh Gott, Italien hat uns rausgehauen. Aber Kopf hoch, Jungs, ihr braucht nicht weinen. Ihr könnt echt stolz auf euch sein. In Stuttgart geht der Traum noch weiter. Wir wollen nochmal mit euch feiern. Die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz grün und der Ball ist rund. Und packe Kopf oder reingeschlänzt. Wir wollen Tore, denn wir sind Fans. Die ganze Welt ist zu Gast bei uns. Der Platz grün und der Ball ist rund. Und packe Kopf oder reingeschlänzt. Wir wollen Tore, denn wir sind Fans. Thank you. loco con el hambre del bajón. Te veo en la Real y me dices que son las dos. Que tenemos que hacer la cola de los tickets donde el guatón. Después nos vamos al trivi a esperar nuestra ración. Lugar para comer en Barcelona. Lona, Lona, Lona, Lona, Lona. Ja, ihr seid bei Coast to Coast. Und 35 Minuten läuft unsere Sendung, ungefähr so lang auch das Spiel, und es steht mittlerweile 1-0 für Frankreich gegen Portugal. Zidane verwandelte einen Elfmeter. Das gerade war noch einmal die Band Manana mit Chanto, mit dem Lied La Leona. Es gibt auch noch mehrere Alben von der Band, mindestens noch eins. Und Informationen dazu im Internet, ihr findet das dann verlinkt auf unserer Webseite www.coastradio.de. Wenn wir morgen früh auf den Beinen sind, dann steht ab morgen auch die Playlist im Netz. So, das Stück gerade, was wir gehört haben, leitet uns jetzt auf ein Label hin, das den Boardsportlern, sprich den Rollbrettfahrern oder Snowboardern unter euch schon sicherlich ein Begriff ist. Ja, das Stück, das Steep-A-Dub-Stück eben, war produziert von Cabin Jack. nannte sich Revelation Dub und ist erschienen auf Switch Stance Records. Das ist sein Label aus dem Ruhrpott und gilt als ein starkes Netzwerk von befreundeten DJs, Produzenten, Musikern, Grafikern, Tontechnikern und eben vielen Leuten aus der Boardsportkultur. Und es ist seit 5 Jahren aktiv, das Label. Gilt auch als eines der bekanntesten deutschen Labels in diesem Bereich hier. Downtempo, Funk, also Beatmusik halt. Hier auf dem Promozettel steht Label for all things funky and dope. Und das gerade war auf jeden Fall ganz schön dope. Und da sind nicht nur so Dubstücke drauf, eben auch schön funkige Beatnummern und so. Auch einige Sachen mit Gesang. Das ist nämlich die neue Compilation. Zwar kommen auf dem Label regelmäßig so Label-Compilations raus, die die Artists eben vorstellen. Und die nennen sich Fantastic Freeriding. Diese Compilation hier ist The Next Chapter. Weist also auch nach vorne mit dem Sound. Und wir hören noch ein weiteres Lied, das ist produziert von Protasov und Kinski. Das heißt Eastern und zusammen haben sie es produziert mit Viktor Brox. Der spielt das MF-Horn. Wir wissen nicht genau, was das für ein Instrument ist. Halt ein Blasinstrument. Und der Viktor Brox ist sehr bekannter Blues-Sänger und Musiker. Yo, let me fuck up your mind. On time, showing you the rhythm as I get wrecked, get raw. Yeah, I need the man coming on, coming raw. It's Busta Rhymes, giving you much more. So, yo, one more time, I come. My knucklehead flow that make you act real dumb. Yo, I burnt your crew like Florence. Right up in your grip like my name was Search Warrants. Shut your mouth, nigga, don't you complain. Fix you up, mix you whip cut like procaine. Ooh, insane to your brain. Right on your subconscious, I leave my shit stay. I'll be the mostest with my overdoses. I'm stepping over shit like I need Moses. Sick lyrics like multiple sclerosis. Focus while I display flows ferocious. Weak niggas just fall and keep tumbling. Distribute lyrics like I'm hand to hand hustling. Hardcore like Rick Drawman Raw. Fuck what you heard, you ain't heard this before. I make sure everything remains raw. I make sure everything remains raw. I make sure everything remains raw. I make sure everything remains raw. Yo, when I step in the place, I leave damages. No bandages on pussy from miscarriages. Yo, watch me bring the newest recipe. Fuck you up quick and condemn you all with leprosy. Let me get you with flows that come various. Send you home and make you lie about your area. Niggas can't see my routine. When I round up, I flip more niggas and get cream. And you know what the fuck I mean. Now I'm on the scene, stepping through like me, Joe Green. How I making you feel the extreme. Till I rock you out, then turn on my real high beam. Oh shit, now I got your brain fried. Once you inhale the smoke from my flow, carbon monoxide. Use your imagination, let me take you higher. Rain, hail, snow, earthquakes, earth, wind, and fire. Yo, hit the dirt, get on the floor. I'm that outlaw, nigga living right next door. You should just roll out the red carpet. Yeah, or moving target. I got you open like supermarkets. Yo, there's only 5 years left. Why niggas is scared to death? You read they last breath. Days of my life goes on. Word is born, I make you feel my proton, neutron, and electron. Yo, I be the number one icon. Word to the holy Quran. I rock on and on, on and on. Hey, on and on and on. Understand when I form Voltron. Everything we make raw. I make sure everything we make raw. I make sure everything we make raw. I make sure everything we make raw. I make sure everything we make raw. I make sure everything we make raw. I make sure everything we make raw. I make sure everything we make raw. There's only 5 years left. Remember that, nigga. Ja, ihr seid bei Coast to Coast. Gerade eben gehört Busta Rhymes. Mit Everything Remains Raw. Und noch eine schnelle Information. Frankreich, Portugal. Halbzeitstand 1-0 für Frankreich. Der Adi hat euch noch eine Party durchzusagen. Und zwar interessiert das alle Leute, die in und um Wilhelmshaven leben. Ja, und auch die, die sonst wo leben, die uns hören können. Denn die können ja auch nach Wilhelmshaven hinfahren. Ja, denn es lohnt sich. Und zwar geht es um ein Freestyle-Battle. Von dawiwawi.de organisiert. Sorry seems to be the hardest word, ist der Titel. Okay. Und es gibt Haufen Preise zu gewinnen, vor allem Sachen zum Anziehen oder Gutscheine, um sich Sachen zum Anziehen zu kaufen. Das Ganze startet am 14.07.2006 im Klingklang in Wilhelmshaven. Für 4 Euro lassen die euch ab 21 Uhr hinein und dann könnt ihr da entweder dem Battle zuschauerisch beiwohnen oder selber aktiv werden. Anmelden könnt ihr euch unter www.dowy-wowy.de. D-O-U-W-Y und dasselbe dann nochmal mit W am Anfang. Und neben den ganzen Klamotten, die es da zu gewinnen gibt, geht es beim Battlen natürlich zum einen um Spaß und um Respekt. Yes. Okay, vorhin lief hier was von Fantastic Freeriding, der Compilation von Switch Stands Records aus dem Ruhrpott. Da gibt es auf jeden Fall nächste Sendung noch mehr von, denn auch diese Compilation ist durchweg fett. massiv. Yes, und jetzt am Ende hören wir noch Hotten Rugger. Zwar produziert von The Bock und Rootsman. Zusammen mit dem Sänger He-Man bzw. der Sängerin Warrior Queen. Wobei Sänger sind halt eher Toaster, ne? Rugger Toaster. Und auf dem Album Pressure, das ist glaube ich 2004 erschienen von The Bock, das ist simultan auf Reflex und auf Klein Records erschienen, gab es schon einmal den Tune Killer, produziert von Rootsman und Bock zusammen mit dem Toaster He-Man. Und die haben jetzt Anfang 2006 ein neues Album rausgebracht unter dem Namen Razor X Productions. Das Album heißt Killing Sound und da ist eben eine Version drauf. The Killer Queen. Die hören wir uns jetzt beide an, die tun es massiv. Ja. Uns gibt's wieder in 14 Tagen hier auf Radio Ostfriesland. Nächste Woche dann um 21 Uhr Manifesto. Hier jetzt gleich im Anschluss die Sendeschleife bis morgen früh nonstop. Ja. Kick ihn nicht. Das war's für heute. Peace out. Ah. Oder noch nicht ganz. Wir haben noch was, das ist vielleicht nur for those who know, aber interessant auf jeden Fall. Heute Abend gibt es noch die ersten und einzigen ostfriesischen Luftgitarrenmeisterschaften. Ja. Nice. Einige heiße Gitarristen haben sich schon angesagt. Ahoi. Jo, Adrian Barne und Franz Hahnemann verabschieden sich. Matcha be a killer. Sleep with the big machine under me pillar. Beside me boat and make me sweaty. Killer. But me tell them, sir. killer. Sleep with the big machine under me pillar. Beside me bed I'm a Chris Booty filler. Big bike out a door that is me pleasure. Me start to ride fire come out of me muffler. Who tell a fool and them friend fi go water. And me gonna yes a ball. And we make blood that run like river. And them never know say enough of them should mutter. And you see the man you stay all of them shiver. And you call me name enough of them should nutter. What tell them say? Killer, sleep with the big gun under me pillar. Beside me bed, I make a booty filler. Beside me outer door, bite on me pleasure. He start to ride fire, come out of the muffler. Who tell a friend and them fool fi go outer. And the mother come out, yeah, she shouldn't come spatter. And the poop a ball and the mama start shiver. Who tell them friends for the go talk and water. Gonna station now you stay all of them as butter. But them can't talk in a me face well proper. And me call me liar yes yes and to the barista. And you see the truck in my feet talk to me proper. Cause me mercenaries then you know said them a killer. Sleep with the big gun and I'm a pillar. Beside the bed I'm a disputy filler. Big bike out a door that is me pleasure. Who tell the fool and the friend to go there. They never knew that style I come to go. And the boat be a killer. And when we start to kill them and tell them killer. And the boy and him friend them them killer. And we just make the blood run like a river. Put all the boy bodies in the cutter. Put a limb friend them fit a counter. And fit the liar yes yes and fit the barrister. Never know the man yes you know say we a killer. Beside me bed I make this booty filler. Big bike out a door that is my pleasure. Ask me where me come from me tell you that me mama. If you ever talk and your editor go shiver. And you never know your hand them me in a splitter. And you see the mercenaries and them that come over. And you see the dopey man them that go laugh. And you never know say the gay man be a killer. Spot me come from Kingston me here. You shouldn't come and tell me about me mama. And you see your friend them you know them shouldn't matter. Sleep with this big gun under me. Kada guy. Make them know say we a killer. Never tell them friend and them fool he go. Who tell them friends and them fool he go? And you see the policeman them west come over. Them shouldn't talk as them know say we a killer. Kada guy. Killer.